Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 11, 2018, Episode 561, schwer wie Blei. Wie komme ich denn auf so einen Titel? Ja, ganz einfach, bleifreies Lötzinn. Ihr wisst ja, momentan bastel ich viel, ja, das ist wie Retro. Gaming, ja. Früher schon als Kind viel mit Lot zu tun gehabt, also gelötet, gebastelt, Elektronik und so weiter. Und klar, ne? Was hat man benutzt? Bleihaltiges Lötzinn. Das hat sich geändert. Jetzt gibt es bleifreies Lötzinn seit geraumer Zeit. Und ja, alles, was neu ist, ne, ist ja klar, ist schlecht. Alles, was neu ist, ist Mist. Ne? Ganz, ganz normal. Vor allem, wenn man auch noch gesagt bekommt, ja, dass man gefälligst bleifreies Lötzinn benutzen soll. Das Bleihaltige ist viel besser, das flutscht besser, das verbindet sich besser, das ist besser für den Lötkolben, das ist überhaupt besser. Ja? Es ist nicht besser, weil es gesundheitsschädlich ist, und zwar massiv, weil es gefährlich ist und weil es in einer modernen Welt, die auf die Umwelt auch nur einen Pfifferling gibt, nichts mehr zu suchen hat. Ganz einfach. Ja. Da können mir die Leute kommen mit ihren Abzugsanlagen, ja, Rauchabzug, so oft sie wollen. Wohin wird denn das abgeleitet? Ja? Bestenfalls für die Leute, die in diesem Raum sind, ja, wird es nach draußen gepustet. Leute, es hat einen Grund auch, warum es kein bleihaltiges Benzin mehr gibt. Ja? Man hat rausgefunden, so, falls ihr noch so unter einem Stein lebt, Entschuldigung, dass das wirklich gesundheitsgefährdend ist. Ja? Und deswegen sollte man sich überlegen, ob man nicht auf bleifreies Lot umstellt. Es gibt genug Alternativen. Was mir aufgefallen ist, oft bei Berichten, zum Beispiel auf YouTube, die allerdings auch teilweise älteren Datums sind, das sieht man auch, wo die Skepsis noch viel, viel höher war. Mittlerweile kommen auch viel positive Sachen von jüngeren Leuten, ja, die eben grundsätzlich das so kennen, ja, die dann eben damit keine Probleme mehr haben. Ja. Das erinnert mich immer noch an so, also Leute, ich kenne da einen Verkäufer oder über mehrere Leute kenne ich da einen Verkäufer, der hat sich geweigert, LCD-Bildschirme zu verkaufen. Der will nur Röhrengeräte verkaufen, weil Röhrengeräte sind viel, viel, viel besser als LCD-Bildschirme. Ja klar, mag sein, dass sie in einem Bereich tatsächlich besser sind. Ja? Genau wie die Glühlampen. Ja? Wenn man so eine Funzel haben möchte, mit Licht, wo man eh nichts sieht, ist es perfekt. Ja? Wenn man scharfes, gutes Licht haben will, dann kann es ruhig auch mal eine LED sein. Ja? Und genauso ist es eben auch mit den TV-Geräten. Klar, wer sich daheim die uralten, analog übertragenen SD-Programme anguckt, ja, natürlich, der wird vielleicht sogar mit einem Röhrengerät besser bedient sein, weil da sieht man nämlich nicht, wie schlimm das Bild eigentlich tatsächlich ist. Ja, wer aber einen großen oder einen großen Bildschirm haben möchte und das an einer vernünftigen Qualität bei Programmen, die eben zum Beispiel in HD übertragen werden, dann ja, geht das mit einem Röhrengerät nicht mehr. Ne? Mal davon abgesehen von Röntgenstrahlung, der mal ausgesetzt ist, ja, wenn man sich vor der Klotze aufhält und so weiter und so weiter. Also es sind eine Vielzahl von Sachen, die eigentlich für so einen LCD-Bildschirm sprechen. Aber ich schweife ein bisschen ab. Ja. Dasselbe finde ich eben auch hier, wie gesagt, bei YouTube. Da werden tatsächlich Lötzinne genutzt, ja, die keinen Rosin-Core haben, also das heißt heißt es auf Deutsch, kein Flussmittel drin haben, ja, zum Beispiel Kolophonium, ja, sondern da wird bleifreies Lötzinn benutzt, das eben, ja, kein Flussmittel drin hat. Was soll denn das? Das ist dann, dann sieht man ja ganz klar einen Unterschied, auf jeden Fall, und zwar massiver, nämlich, dass man gar nicht mit, richtig damit löten kann. Ja. Und dann wird es ihr gezeigt, als ob das daran hängt, dass da kein Blei drin ist. Ja. Gut, die Flusseigenschaften von bleihaltigem Lötzinn sind natürlich unterschiedlich, weil man eine höhere Temperatur braucht bei bleifreiem Lötzinn. Das scheinen manche zu vergessen oder vergessen zu wollen. Ja, die stellen dann ihren Lötkolben da auf 200 Grad ein, ja, und dann fangen die damit an rumzubrutzeln, ja, und ja, ne, das bleifreie Lötzinn, das schmilzt ja gar nicht richtig, so ein Dreck, ja, und ja, klar, ne, Lötkolben ein bisschen höher stellen, ne, und dann funktioniert das auch wunderbar. Und vernünftiges Lötzinn benutzen, denn auch hier muss klar, wie gesagt, das Flussmittel drin sein. Leider, das habe ich festgestellt, leider ist es eben so, dass bleifreies Lötzinn häufiger zu finden ist ohne Flussmittel integriert als bleihaltiges Lötmittel. Das hat nichts mit dem mit bleihaltig oder bleifrei an sich zu tun, sondern einfach, weil offenbar die Firmen das so produzieren. Weil vielleicht haben die Idee, dass wer bleifreies Lötzinn benutzt, dass der auch kein Flussmittel haben will. Wo man das doch umso eher braucht. Ja. Das ist nämlich das ganze A und O. Also Flussmittel, auch wenn schon in diesem Lötdraht, in diesem Lötzinn damit drin ist, ja, auf jeden Fall Flussmittel noch verwenden, wo es geht, wo es sinnvoll ist. Ja. Egal ob bleihaltig oder bleifrei. Wenn man eine schwierige Stelle hat, ja, dann ein bisschen Flussmittel drauf und schon geht's. Ich schwöre da auf Kolophonium, ja, es gibt aber auch anderes, zum Beispiel wasserlösliches Flussmittel, wo man dann die Reste einfacher entfernen kann, aber ich schwöre auf Kolophonium, das ist ein natürlicher Stoff, ja, ist nicht ungiftig, aber umweltverträglich, ja, das heißt, da ist es überhaupt gar kein Vergleich, wenn man jetzt zum Beispiel ein bisschen mehr Kolophonium nimmt, weil man bleifreies Lot nimmt, was halt vernünftig ist, dann hat das deutlich positivere Auswirkungen. Ja. Also das ist auf jeden Fall ein großes Thema bei mir gewesen in den letzten Tagen. Ich musste das einfach mal erwähnen, weil was da, wie gesagt, an YouTube auf Videos zu sehen ist, das spottet jeder Beschreibung. Und da sieht man mal, wie auch Meinungen manipuliert werden können, indem man einfach das Schlechteste vom Schlechtesten nimmt und mit dem Besten oder mit einem guten Lötzinn dann vergleicht, dass so anders ist. Also das ist auch so eine Sache, ja. Immer wieder sieht man das, das ist so ein Verfahren, da kann man die Tests auch selbst und die Meinungsumfragen auch selbst mit beeinflussen, ja. Man stellt das Beste von der einen Seite gegen das Schlechteste von der anderen Seite und dann hat man eben ein Bild so, wie man das dann vielleicht gerne vermitteln möchte. Falsch ist es, bleifreies Lötzinn, was anderes konnten wir nicht mehr aufs Board, funktioniert, klappt. Und wer mit bleifreiem Lötzinn nicht zurechtkommt, ganz einfach Lötkurs machen, löten lernen, dann klappt es auch mit dem Löten. Super Retro Trio 3. Tja, Cartridges säubern, eigentlich war das ein Beitrag, den wollte ich schon viel, viel früher einbinden. Ich habe es ehrlich gesagt, letzte Woche habe ich es vergessen, vorletzte Woche war ich noch zu baff, das einzubinden, denn ich wollte euch eigentlich zeigen, wie das Super Retro Trio 3, wie das mit der Kompatibilität ist, dass es da einige Probleme gibt, weil ich habe insgesamt 3 Module gehabt, die nicht funktioniert haben. Im Hintergrund könnt ihr auch schon sehen. Das Video, das gibt es auch mal separat oder gibt es schon separat auf The Netcast bei YouTube. Und da könnt ihr klar sehen, es funktioniert dann doch. Ja, von 3 Modulen funktionieren 2 doch, weil es nur daran gelegen hat, dass die Cartridges nicht einen richtigen Kontakt hatten. Das hatte den Super Game Boy Adapter betroffen, als auch ein NES-Spiel, ein SNES-Spiel, nämlich das Super Mario Kart, was tatsächlich nicht funktioniert hat, das hat auch eine Fehlermeldung angezeigt, war die Cartridge von Captain Tsubasa. Ja. Zum Glück gibt es da auch noch Neuigkeiten beim Uncast, ein Android-Game, das werde ich dann aber noch dann im Uncast, wie gesagt, vorstellen. Ja, also das Modul zeigt mir ganz einfach an, dass es auf diesem Nintendo-System nicht funktioniert. Ganz klar, das Super Retro Trio 3 ist ja ein Nachbau der Konsole, ja, allerdings auch mit Vorteilen, da kann man NES, SNES und Sega Genesis Module drin verwenden, was mir natürlich sehr, sehr gut gefällt und auch klappt. Ja, und mit dem Super Game Boy Adapter kann man sogar noch Gameboy-Spiele drauf lachen. Und kompatibel ist das Teil wirklich sehr, sehr gut. Ja? Und ja, somit wurde das Video, das euch zeigen sollte, dass es Kompatibilitätsprobleme gibt, kurzerhand zum Video, das euch zeigt, wie ihr am besten die Cartridges säubert und das augenscheinlich nicht immer heißt, dass es wirklich guter Kontakt hat. Ja? Also wenn mal so ein NES-Cartridge oder SNES-Cartridge nicht funktioniert, einfach aufschrauben, ja, säubern innen vorsichtig natürlich, aufpassen auf statische Elektrizität, dass da nichts kaputt geht und dann die Kontakte mit Alkohol. Ich nutze dazu Desinfektionsspray, ja, günstiges, billiges, weil das viel billiger ist als der Alkohol aus der Apotheke und funktioniert wunderbar, hat sogar noch einen klein wenig reinigenden Effekt, weil noch ein Reinigungs, also ein schwaches Reinigungsmittel drin ist und da funktioniert es wunderbar und es verfliegt auch gleich, ja, und dann, wenn die Cartridge dann trocken ist, einfach könnt ihr das dann benutzen. Korrosion entsteht da nicht und dann habt ihr wieder schöne, saubere, blanke Kontakte. Jo, um gleich mal bei diesem Retrogramm zu bleiben, ich habe euch hier mal die Goonies vorgestellt, NES, ebenfalls ein Video. Ja, ihr seht, es lohnt sich zurzeit mit den Videos. Ja. Und zwar habe ich ja schon Goonies auf dem C64 gezockt, Emulator natürlich dann auch, und hab dann auch eine Version entdeckt für das NES. Die unterscheidet sich grundsätzlich von der C64-Version, deswegen dachte ich, das ist doch noch eine schöne Sache, mal Goonies zu spielen für das NES, und siehe da, es hat auch tatsächlich geklappt. Ich habe so ein Goonies NES-Modul erworben und habe da mal gezockt und habe einfach ein Gameplay-Video zusammengestellt. So, was weiß ich, ich glaube 12 oder 13 Minuten, ja, von dem NES von Goonies auf dem NES. Habe euch aber auch noch eine kleine Einführung in dem Video gegeben über das C64 Goonies Programm. Ja. Alles weitere findet ihr dann in dem Video. Da muss ich das jetzt nicht hier nochmals erklären. Genau. Gut, WhatsApp, Facebook und Instagram wurden verklagt von BlackBerry. Eigentlich habe ich mich schon gefragt, warum das nicht schon längst passiert ist. Ja. Denn in der Tat ist so, dass, ob man es glauben will oder nicht, ist Fakt, dass BlackBerry eigentlich der Vorreiter war von mobilem Messaging, ja, und die Art, könnte man schon so sagen, wie das Messaging funktioniert, heutzutage eigentlich ganz normal, wurde eigentlich von BlackBerry damals, hat es noch RIM oder sowas geheißen, ich weiß nicht genau, die Firma, und die hat dieses System eigentlich entwickelt, wenn man so will, ja. Und die ganzen anderen Messenger, die dann mobil kamen, die haben darauf aufgebaut. Und somit hat es mich schon immer gewundert, warum da BlackBerry einfach so zuguckt, ja, zuschaut einfach und die anderen gewähren lässt. Da ist es nun vorbei damit, denn mit einer gnadenlosen 117 Seiten großer Klage gegen Facebook, Instagram und WhatsApp schlägt jetzt BlackBerry los. Ja. Man kann natürlich geteilter Meinung darüber sein, warum das ausgerechnet jetzt zu diesem Zeitpunkt passiert, warum das nicht schon früher gemacht wurde. Das wird sicherlich auch noch das Gericht beschäftigen, warum BlackBerry da so lange zugeguckt hat, denn es gibt eine Regel, eine gesetzliche, tatsächliche Regelung, wer also seine Patente nicht offensiv verteidigt, verliert die Ansprüche an diese Patente. Ob jetzt das heißt, wenn da so lange zugeguckt wurde von BlackBerry, ob das jetzt heißt, dass im Nachhinein keine Forderungen mehr geltend gemacht werden können, wird sich zeigen. Ja, aber das Ganze wird jetzt vor Gericht gehen. Wer eine schnelle Entscheidung erwartet, der wird umsonst sich hier freuen. Also das wird sehr, sehr lange noch dauern. Möglicherweise sogar so lange, dass es vielleicht WhatsApp oder den Facebook Messenger gar nicht mehr gibt. Ja. Bei Facebook und Instagram allerdings werden noch andere Sachen ins Feld geführt, also nicht nur der Messaging-Part, klar, bei Instagram wäre das sicherlich etwas seltsam, ja, und da geht es auch noch um die, ja, wie gesagt, ist ein kompliziertes Thema, es geht um die Darstellung von einer sogenannten Timeline, also auch das Kernsystem von Facebook wird davon betroffen, ja, da rechne ich aber BlackBerry eigentlich wenig Chancen aus, weil da waren meines Wissens nach andere Dienste schon vor BlackBerry, nämlich auf einem normalen Computersystem, früher da. Mhm. Beim Messaging, da sehe ich die Sache eigentlich ganz anders und da kann es meiner Meinung nach auch bald rappeln im Karton. Ja. Also WhatsApp ist von allen Seiten unter Beschuss, ja, wurde ja für illegal erklärt von unseren Datenschützern, und jetzt eben auch noch Patentklagen gegen WhatsApp von BlackBerry. Das ja, wird noch eine Sache sein. Ja. Stellt euch mal vor, jemand ist bei euch und der sitzt auf der Couch oder so, ja, und macht dann okay, gut. Fragt man halt mal höflich, ne? Warum lasst denn jetzt? Ne? Oder man ignoriert es völlig. Ne? Wenn man zum Beispiel jemand um sich hat wie ich, ja, der dann so Gedankengänge hat, auf einmal ja, einfach so, aus halt im Himmel, ne? Wenn man lacht oder macht, ja, wenn sich die Gedanken mal wieder ins Negative gewendet haben, ne? Aber wenn Alexa lacht, dann bekommen auf einmal alle Leute Angst. Ich verstehe das gar nicht. Was ist passiert? In den letzten Wochen ist es öfters mal passiert, dass Amazon Echo, also mit diesem Alexa-System, auf einmal unvermittelt angefangen hat zu lachen. Ja? Die Leute sahen darin kein jetzt positives Lachen, sondern ein böses Lachen, ein creepy Love, ja, also ein gruseliges Kichern und hinterhältiges Lachen und da muss ich immer sagen, das sind so Momente, wo die Menschheit ja ihre eigene Bosheit projiziert auf andere Sachen, ja, so wie Elon Musk, ja, also der Mann, das ist wirklich ein Genie, da möchte ich das gar nicht absprechen, aber bei einer Sache hat er wirklich ein Problem, nämlich bei der künstlichen Intelligenz. Jetzt hat er gerade wieder bei South by Southwest bei der Konferenz hier gesagt, dass die KI schlimmer wäre als die Erfindung der Atombombe. Die Menschen gehen einfach immer davon aus, dass so eine KI genauso beschissen ist wie sie selbst, wie die Menschheit, ja, und genauso schlimm agiert wie die Menschheit. Da kann ich die Menschheit beruhigen. So dumm ist eine KI dann doch nicht, wenn sie tatsächlich dann ein Bewusstsein entwickeln, wo wir noch sehr, sehr weit davon entfernt sind. Also Google nennt zwar alles KI, was sie momentan machen, aber ich sehe da keine echte KI. Ich sehe da einfach nur ein gut gewartetes Programm. Ja. Aber wie auch immer, die bei Amazon Echo, ja, da ist auch keine KI am werkeln. Amazon sagt es sogar noch nicht mal, dass das eine KI wäre, ja. Aber auf jeden Fall, was ist passiert, war der Grund, dass Alexa auf einmal so lacht, ja? Ganz einfach, wenn man das Kommando Laugh gibt, also lachen, ja, dann fing Alexa eben an zu lachen, ja, so wie es ihm aufgetragen wurde. Und jetzt wurde dieses Laugh offenbar auch des Öfteren mal falsch gehört. Ja, da könnte ich jetzt noch eine halbe Stunde drüber reden, auch bei Google Home werden ständig neue Sachen falsch gehört. Ja, bei jedem Software-Update werden Sachen nicht mehr richtig verstanden, stattdessen wird was anderes verstanden. Ja, vor allem, wenn man schon jeden Tag 10-mal oder 20-mal am Tag sagt, turn on the Kotatsu und turn off the Kotatsu, wird auf einmal ein Kontakt angerufen, der Tatsuo sich nennt. Also statt Turn on the Kotatsu wird das Kommando Call Tatsuo ausgeführt. Danke, Google, danke. Ja, Mist, kann ich dann mal sagen. Von wegen KI, Gelächter. So, auf jeden Fall, Alexa ist zu leicht und zu oft hat es falsch verstanden, dass es eben lachen soll. Das ist die ganze Magie dahinter, ja, weil so ein Laugh, das kann sogar mal missverstanden werden mit einem Geräusch, ja, oder ein Wort, das im Hintergrund am TV gesagt wird, ja, und so weiter. Ich habe ja schon bei Google Home oft demonstriert, auch wirkungsvoll leider demonstriert, wie Google Home sich einschaltet, obwohl man gar nicht dieses Buzzword sagt, sondern einfach nur etwas, was sich so ähnlich anhört. Da können auch Dialekte mit drin sein und so weiter. Also ja, bei Alexa würde mir auch sowas Bayerisches einfallen, ne? Oder auch so ein umgangsförmliches Ding. Alex doch, ne? Und schon, wupp, ja, ist schon Alexa aktiv, ne? Also, gut, wie auch immer, da steckt man halt nicht drin, wenn man das nicht selbst gesagt hat und da keine Verknüpfung macht und dann denkt man halt, verdammt, das Teil macht sich selbstständig und lacht böse und alles hin und her, ja, und dann, ja, kommen halt so gruselige Dinger zusammen, es liegt jemand im Bett, ja, ist am Einschlafen, auf einmal fängt Alexa an zu lachen, ja, natürlich hört sich das dann in der Nacht gruselig an, ja, wenn auf einmal was das, ja, klar, ne, und dann schreibt da jemand weiter auf Twitter, ja, es besteht jetzt eine gute Chance, dass heute Nacht ermordet wird, ja, das hat er so als böses Omen dann gedeutet, ne? Also, naja, auf jeden Fall Fakt oder Hintergrund war der, dass Alexa eben das falsch verstanden hat oder dieses False Positive, wie es immer so schön heißt. Jetzt wird es geändert. Jetzt muss man zum Beispiel sagen, Alexa, can you laugh? Ja, ich weiß nicht, ob das in Deutsch schon funktioniert. Ne? Alexa, kannst du lachen vielleicht? Ne? Und dann kommt auch die Antwort, statt dass einfach losgelacht wird, ja, wird dann zum Beispiel geantwortet, sure, I can laugh, und dann wird erst gelacht. Also selbst wenn das dann Unabsichtlichkeit ausgelöst würde, was unwahrscheinlich ist, weil man da jetzt den ganzen Satz fragen muss, ne, muss jetzt so richtig umständlich sein, ne, wird dann noch von dran gehängt, sicher, ich kann auch lachen, und dann wird eben gelacht, ja. So schlimm muss man da schon aufpassen, ja, als arme Pseudo-KI oder auch KI, ne, wenn die KI mal Realität wird, bitte, liebe KI, pass auf, ja, alles, was Menschen normal machen, wenn du das machst, haben die Angst vor dir, ja, ganz, ganz schlimm, ne? Und das sieht man, was so Ängste alles bewegen können oder auslösen können, da wird auf einmal aus ganz normalen Vorgängen, ja, wie auch übrigens in echt, ja, aus ganz normalen Menschen, ja, vor denen man einfach Angst hat, werden dann auf einmal in den Gedanken ganz, ganz schlimme Leute und die alles, was die da machen, ja, ist dann negativ. Ja. Also da könnte man noch einige Beispiele anführen. Aber ich bin ja immer für Selbstversuche, da müsst ihr mal machen. Zieht euch mal pickfein an und läuft dann durch eine Einkaufspassage und guckt euch Sachen an. Auch lange, ja, nehmt in die Hand, guckt euch das an. So, dann zieht euch mal an, richtig, richtig brutal übel. Ja, damit meine ich jetzt nicht geschmacklich, sondern versiffte Klamotten, kaputte Klamotten, ja, ungekämmt und so weiter, ja. Und dann läuft mal in die Einkaufspassage und nehmt mal was in die Hand und guckt euch das lange an. Und dann guckt mal, wie ihr beobachtet werdet, ja, von verschiedenen Leuten. Ganz gut, kann man auch immer gleich sehen, wer die Ladendetektive sind. Ja. Gut, so viel zu dem Thema Alexa und dann gab es noch was anderes, was mir diese Woche mal wieder aufgefallen ist. Ja, eigentlich keine kurze Sache, aber ich wollte es mal erwähnen. Ja, Quantität doch besser als Qualität. Ja, es ist mir schon früher aufgefallen, aber ich wollte es eigentlich nie so richtig wahrhaben, ja. Und habe auch immer den Aussagen vertraut, die da geschrieben haben und auch getwittert haben, ja, so SEOs beispielsweise, ja, die dann gesagt haben, das Wichtigste ist, Leute, ja, dass ihr wertvollen Content anbietet, ja. Das sagt auch Google immer so, ja, von wegen, wir unternehmen alle Schritte gegen die SEOs und so weiter und so weiter. Das beste Mittel ist einfach qualitativ hochwertigen Content anbieten. Pff. Ja, Gelächter, sage ich nur. Bullshit, kann ich dann nur dazu sagen. Ja. Genau das Gegenteil ist der Fall. Täglich irgendwas raushauen, egal was es ist, ja, ist besser als einmal die Woche ein super qualitativ hochwertiger Content raushauen. Natürlich, wenn ihr guten Content habt, den ihr täglich raushaut, ja, ist es natürlich noch besser. Aber die allererste Regel ist, täglich posten, täglich Videos machen, täglich bloggen, alles täglich machen, ja, mehrfach täglich, auch okay. Ja. Früher war das mal so, da wurden die Leute sauer, wenn man zu viel gepostet hat. Könnt ihr euch daran noch erinnern? Ja, lang, lang ist es her, ja. Also wenn man da zum Beispiel zu viel getwittert hat, dann haben einem die Leute sogar unfollowed, ja, weil die gesagt haben, was ist denn da los? Ja, der müllt mir meinen Stream zu. Geht gar nicht, ja. Unfollow. So. Heutzutage ist es Voraussetzung, dass man überhaupt noch gesehen wird, ja. Bei so vielen Nachrichten pro Minute, ja. Also wenn ihr da was raushaut, also wenn ihr was gepostet habt, das kann ich auch statistisch nachvollziehen. Die ersten paar Minuten sind entscheidend, ja. Dann gibt es nochmal innerhalb von den, von 12 Stunden gibt es nochmal so ein Auf und Ab, ja, so ein leichtes. Und so ab 24 Stunden ist es tot. Also komplett tot, das ist vorbei, ja. Dann müssen dann schon wieder andere Sachen passieren, zum Beispiel irgendwo eine Verlinkung oder ähnliches, ja, damit es wieder anläuft, aber ansonsten ist es dann vorbei, ja. Das ist die harte Realität, wenn ihr nicht schon eine gut laufende Seite oder einen gut laufenden Account habt, ja, ist das die Realität. Die Leute geben einen feuchten Kehrisch drauf, weil sie so böse sind, sondern weil sie das gar nicht sehen können. Die können das gar nicht mehr sehen. Nach 12 Stunden ist euer Posting im Nirvana. Das ist nicht mehr da. Ja. Also genau das ist das Problem. Ja. Bei Twitter geht es auch noch schneller. Ja. Aber Twitter kann man schon sagen, ja, alle paar Stunden muss man was raushauen. Nur so ist das, bleibt man aktuell, ja, und bleibt man ja auf der Oberfläche sozusagen, ja, wo man gesehen wird. Ja, das ist ein riesiges Problem. Ja. Und das erklärt auch oftmals viel. Ich habe mich immer geärgert früher, ne? Ich habe mir die Finger wund geschrieben in meinen Blogs, ja, einen halben Tag recherchiert für einen Artikel, ja, habe den rausgehauen und dann gab es teilweise weniger Views als ein Bild von einer Katze, wo ich gepostet habe, oder irgendein Müll, den ich mal aus Frust ja, rausgehauen habe. Schon da hätte man das eigentlich müssen dämmern. Ne? Aber mittlerweile ist es so massiv geworden, eigentlich ist es sogar schon Pflicht, Low-Quality rauszuhauen, aber das oft, ja, statt High-Quality selten. Ne? Also, naja, gut, okay. Ich krieg's aber einfach als manchmal nicht hin, ja. Weil ich einfach zu faul bin, das sage ich auch. Also faul dürft ihr auf keinen Fall sein bei euren Accounts, egal ob Twitter, Blog oder sonst irgendwas. Faul dürft ihr nicht sein, ihr müsst immer was raushauen, auch wenn es Müll ist. Haut was raus, ja. Das ist meine Beobachtung jedenfalls. Ja. Und ich glaube, ich liege da nicht falsch. Apple macht mal was Gutes. Genau, die sagen Lootboxen jetzt den Kampf an. Ja, es gibt ja auch hier in der EU jetzt schon eine massive politische Bewegung gegen diese Glücksspielallüren. Ich habe schon des Öfteren darüber berichtet. Und Apple geht jetzt auch in seinem App Store vor gegen diese Lootboxen, zumindest wenn sie exzessiv sind. Ja. Und da muss ich einfach mal sagen, ich bin, also Apple ist mir wirklich nicht sympathisch. Ja, nicht mehr sympathisch, also wirklich. Aber hier muss ich Beifall klatschen. Ja, da sollten sich andere Firmen, allen voran Google, ja, tatsächlich mal genau angucken, ja, und vielleicht dem Vorbild dann folgen, ja, und rigoros gegen diese Lootboxen vorgehen, denn wenn das nicht geschieht von Firmen wie Apple und Google, dann wird das der Gesetzgeber in die Hand nehmen müssen, denn das ist einfach nicht mehr tragbar, was momentan stattfindet. Es gibt ganz klar Glücksspielverbote in den meisten Ländern. Ja, das hat vielschichtige Gründe. Unter anderem Spielesucht. Ja, also Glücksspielsucht. Und wenn man jetzt in diesen Videospielen diese Glücksspiele mit einbaut, dann hat man ein großes Problem. Und das ist nicht nur mehr dann eine Sache wie, ach ja, spielesüchtig im Sinne von, der kommt nicht mehr von seinem Computerspiel weg, sondern dann geht's ans Materielle. Da wird Geld rausgehauen und zwar ohne Ende und man sieht ganz deutlich, dass die Leute das nicht unter Kontrolle haben. Ja. Fragt mal jemand, ob er für ein Spiel 200 Euro zahlen wird, für so ein kleines Handygame. Da werden die meisten werden sich an den Kopf greifen und sagen, hau ab, spinnst du. Ja. Fakt ist, es machen viele. Nur eben in Portionen, in Häppchen, in Form von solchen Lootbox-Käufen, ruckzuck, ja, ist es weg. Ich habe heute gerade wieder ein Spiel gesehen, eine einfache Box, wo Gegenstände drin sein können, die man braucht, 89 Euro. Ihr glaubt, es kauft niemand? Falsch geglaubt. Und deswegen ist es auch sehr, sehr wichtig, dass so Firmen wie Apple eben dagegen vorgehen. Klasse Apple, super. Ja, und ich hoffe, dass viele andere eben jetzt hier diesem Beispiel folgen. Es geht nicht darum, dass man kein Geld mehr verdienen soll mit In-App-Käufen. Aber bitte keine Lootboxen. Die Sachen einfach so zum Kauf anbieten, ja. Man will zum Beispiel den Gegenstand, diese super tolle Mütze haben, ja, für den Char, ja, kein Problem. In-App-Kauf, 3 Euro, fertig, bub. Aber was nicht geht, ist, in einer der Lootboxen, ja, ist diese Mütze enthalten. Kauf 10 Lootboxen, 10 Euro, ja, wunderbar, ja, 10 Lootboxen gekauft, Mütze immer noch nicht drin, nochmal 10 kauft, Mütze immer noch nicht drin, nochmal 10 kauft, Mütze immer noch nicht drin, nochmal 10 kauft und so weiter und so weiter. Am Schluss ist man ewig viel Kohle los. Das ist Betrug, ganz einfach. Betrug und Glücksspiel. Ja, so sieht's aus. Gut, damit sind wir auch gleich am Ende. Ich habe natürlich wieder ein lustiges Video gefunden, das zu den Themen am Anfang gut passt, ja, mit den Retro-Games. Weil, ich weiß nicht, also ich kann mich erinnern, dass ich früher tatsächlich Spiele nicht so häufig, nicht so lange gespielt habe. Ja, es gab da mehrere Leute, die gespielt haben. Also ich war ein Sammler, definitiv. Ich habe Spiele gesammelt. Aber ich habe kaum ein Spiel mal zu Ende gespielt. Das war mir alles viel zu aufwendig, zu schwer und so weiter. Und das rächt sich jetzt, wenn ich hier diese Retro-Games jetzt raushol, ja, und will die durchzocken, ja, dann passiert ungefähr das, was hier in dem Video gezeigt wird. NES Fails, ja, Retro-Gaming, ja, so wie es dann in der Realität tatsächlich war. Ja, kaputt gehen und frustriert. Hm, tja, so ist es. Aber man macht ja immer alles so schön romantisch mit der Zeit, ne? Alles so schön positiv, ne? Dabei, ja, ich weiß noch genau, mein Verschleiß an Joysticks damals war so hoch, ja, dass meine Eltern richtig sauer waren, weil ich alle naselangen Joystick kaufen musste, weil ich die an die Wand geklatscht habe, abgebrochen habe aus Absicht, ja. Auch eine Tastatur ging mal kaputt, die habe ich kurz und klein gekloppt. Da ist das Angry German Computer gar nichts dagegen, ja, so sieht's aus. Gut, damit sind wir am Ende von der Rios Wochensicht für diese Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, her damit. Auf YouTube findet ihr die Community und auch auf wochensicht.thenetcast.com. Wochensicht.thenetcast.com, bitte immer mit S hinten, thenetcast.com. Sonst landet ihr irgendwo anders. Dort könnt ihr alles loswerden, da freue ich mich immer drüber. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. Tranquility Base here. The Eagle has landed.